Alle Kreise in Südkorea kritisieren die Präsidentin Park Geun-hye, die am 1. Januar auf einer Pressekonferenz ihre Verbrechen bei der großen Korruptionsskandalaffäre und ihre Verantwortung dafür allseitig negiert hat. Am 2. Januar brachte die Zeitung Hangyore einen Artikel mit dem Titel »Freche Präsidentin mit fauler Rechtfertigung und Ausrede am ersten Tag des Jahres« und veröffentlichte die Rechtsanwälteversammlung für die Demokratische Gesellschaft einen Kommentar, in dem die Unverschämtheit von Park Geun-hye verurteilt wurde. Am 4. Januar prangerte die Internetzeitung Pressian in einem Beitrag die Präsidentin an, die nicht einmal den Tag des katastrophalen Untergangs des Passagierschiffes Sewol im Gedächtnis hat. Auch die Oppositionsparteien brandmachten die Pressekonferenz von Park Geun-hye als eine Betrügerei an Parlament und Volk.